Zum Abschluss des interreligiösen Treffens in Assisi haben die Vertreter von 9 Religionsgemeinschaften zum Frieden aufgerufen. Getrennt hatten unter anderem Christen, Muslime und Buddhisten am Nachmittag für den Frieden gebetet. Gemeinsam standen sie zum Abschluss auf dem Platz vor der Franziskusbasilika und unterzeichneten einen gemeinsamen Appell. Darin sagen sie Nein zum Krieg und nennen als Ursachen Gier nach Macht und Geld, Habsucht im Waffenhandel, Eigeninteresse, Rache wegen vergangener Ereignisse. Papst Franziskus, der am letzten Tag angereist war, verurteilte jede Gewalt im Namen von Religion. Er sagte, die Verschiedenheit der religiösen Traditionen sei kein Grund für Konflikt und Polemik. Seit Sonntag hatten rund 12.000 Besucher und mehr als 500 Vertreter von 9 Religionsgemeinschaften über den Weg zum Frieden auf der Welt diskutiert. Dabei ging es um die Konfliktherde in vielen Regionen, um die Rolle der Religionen und den Kampf gegen Ungerechtigkeit. Über die Ursache von Krieg, Flucht und Vertreibung wurde ebenso gesprochen wie über die Rolle von Wirtschaft und Medien. 1986 hatte Papst Johannes Paul II. Das erste interreligiöse Friedenstreffen in Assisi einberufen. Seitdem findet das Treffen jedes Jahr statt, immer wieder auch dort, wo alles begann. Zum ersten Mal seit 5 Jahren war mit Franziskus auch wieder der Papst dabei.